Das britische Solidaritätskomitee für Frieden und Wiedervereinigung der Koreanischen Halbinsel wurde jüngst gegründet. An der Gründungsfeier nahmen die Persönlichkeiten und Mitglieder der Zuzidologie-Studiengesellschaften und der Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk in Großbritannien teil. Auf der Veranstaltung wurde das Aktionsprogramm darüber veröffentlicht, die Einstellung der Kriegsmachenschaften, die die Lage auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen, den Abzug der US-Truppen aus Südkorea und die Abschließung des Friedensabkommens zwischen der DFRK und den USA zu verlangen, den Kampf der gesamten koreanischen Nation im Norden, Süden und Ausland für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und den Kampf des südkoreanischen Volkes für die Demokratisierung der Gesellschaft aktiv zu unterstützen und die Solidarität mit den fortschrittlichen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen in verschiedenen Ländern der Welt zu festigen.